Dankeschön. Ein grauer Käfer K.O. DS 561. Soll auch bitte mal wegfahren. Das geht schnell. Wir warten so lang. Okay, das nächste Stück, das ist, mal so sagen, wenn wir so abends weggehen und so weiter, und das ist so eine gute Stimmung und so weiter, da tanzen wir auch unheimlich gerne. Und da heißt das Stück Der letzte Tanz. Das spielen wir jetzt schon unheimlich lang, das Stück. Also ich meine so in unserem Programm, und das ist immer noch nicht der letzte, und für heute Abend ist immer noch nicht der letzte Tanz. Obwohl, man kann ja jeden Tag sein, dass morgen vielleicht zum Bömmchen fällt und dann war der letzte Tanz, ne? Aber ich meine, man muss die Zeit noch ausnutzen, wenn man gut drauf ist und ein bisschen leben und so. Man darf sich ja von denen nicht da das aufdiktieren lassen. Also letzte Tanz! Er hat was gegen mich.